NDR 3. Ein Schwank über Martin Luther und den Himmel, den einige nordelbische Pastoren zu verantworten haben, wurde zum Ärgernis in der nördlichsten deutschen Landeskirche. Irmela Körner ist dem Stück, seiner Provokation und den Folgen für die Pastoren nachgegangen in ihrer Sendung »Ein Lutherschwank als Gotteslästerung«. Es war einmal ein gottesfürchtiger Bauer, der nach einem Beinbruch still liegen musste. Als ihn der Pastor besuchte, brachte er ihm zur Unterhaltung und Erbauung ein Buch von Wilhelm Busch mit. Nach seiner Genesung ging der Bauer zum Sonntagsgottesdienst. Am Ausgang der Kirche fragte ihn der Pastor, ob ihm das Buch wohl gefallen hätte. »Oh, gewiss«, antwortete der Landmann und fuhr fort, »wenn ich nicht gewusst hätte, dass Sie Pastor sind und dass das Buch darum Gottes Wort sein muss, ich hätte wohl ganz schön lachen müssen.« Ja, der Bauer in dieser kleinen Episode macht deutlich, was nach wie vor viele mit Gott, Evangelium und Kirche verbinden. Das sind für sie Dinge, mit denen nicht zu spaßen ist, wo also auch Lachen nichts zu suchen hat. Für die meisten Menschen gehört zu der Vorstellung eines gläubigen Christen auch das Bild von würdevollem, traurigen Ernst. Humor und Fröhlichkeit gehören nach dieser landläufigen Meinung in den weltlichen Alltag. Am Sonntag aber geht es dagegen heilig, sprich ernst und eher sauertöpfisch zu. Die Vorstellung, dass Evangelium und Witz sich zu einer humorvollen Gemeinschaft verbinden könnten, geht uns gegen den Strich und wirkt wie eine ehrfurchtslose Profanisierung. Schließlich geht wohl keiner in den Gottesdienst, um sich zu amüsieren und bei der Predigt einmal wieder herzhaft lachen zu können, sondern wegen des Trostes und der Erbauung. Die ursprüngliche Heiterkeit des Evangeliums, das ja frohe Botschaft heißt, scheint bei uns durch lauter schwarze Tinte längst zu Tode geschrieben worden zu sein. Dabei gibt es in der christlichen Botschaft keinerlei Anzeichen dafür, dass ausgerechnet der Humor, den Pater Brown sogar als Erscheinungsform des Religiösen und als Mittel zur Weltüberwindung definiert, aus dem kirchlichen Leben ausgeklammert sein sollte. Witz und Humor, erlösendes Lachen und wohlgefälliges Schmunzeln über allzu Menschliches bei Gottes Bodenpersonal gehört ins alltägliche Kirchenleben und darf nicht von der Routine an den Rand gedrängt werden. Nichts spricht dagegen, den steifen Ritualen wieder ein Lächeln herauszulocken, das Schmunzeln wieder aufleben zu lassen. Im Gegenteil, es darf gelacht werden. Eine Gruppe von nordelbischen Pastoren und kirchlichen Mitarbeiterinnen, denen der würdige Ernst schon längst ein Dorn im Auge war, machte sich im vergangenen Jahr daran, an der allzu steifen Frömmigkeit zu kratzen. Sie nahmen das Lutherjubiläum, das Land auf, Land ab vorwiegend mit ehrwürdigen Reden aufwartete, zum Anlass und verfassten einen Schwank, der die humorlosen Feierlichkeiten mit Spaß und Gelächter würzen sollte. Ein Schwank, das ist aus der Literaturgeschichte hinlänglich bekannt, ist eine lustige und übermütige Erzählung, bei der die Schwächen der Personen größer und übertriebener gezeichnet werden, als sie in Wirklichkeit sind. Im Schwank werden häufiger selbst Honoratioren zu Tölpeln karikiert. Da werden Schandtaten ans Licht gebracht und den handelnden Personen der entlarvende Narrenspiegel vors Gesicht gehalten. Der Schwank zum Lutherjahr mit dem verheißungsvollen Titel »Wie auf Erden, so im Himmel« wurde im Juli 1983 anlässlich einer privaten Feier vor einem ausgewählten Kreis aus der Taufe gehoben und uraufgeführt. Wenig später wurde er in einer Sondernummer der Zeitschrift Gegen den Strom publiziert. Leuchtendes Violett und eine sorgfältige grafische Aufmachung, Zeichnungen von Narren und weisen Eulen, gaben dem Lutherschwank ein würdiges Gepräge. Im Vorwort zu der Schwankfestnummer heißt es: Personen und Handlung des Stückes sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder historischen Personen bzw. Gottheiten wäre rein zufällig und völlig unbeabsichtigt. Die auffallende Übereinstimmung hinsichtlich einzelner Personen bzw. Ortsnamen geschah ausschließlich aus Gründen der Redundanz. Zu den Hauptpersonen des Stückes, das auf Erden wie im Himmel spielt, gehören Gott, der Heilige Geist, Jesus, Maria und Martin Luther. In den Schwank sind Abschnitte aus Luthers Biografie übernommen, die durch kirchliche Traditionen und lutherische Volksfrömmigkeit im Bewusstsein vieler lebendig sind und ihr Lutherbild entscheidend mitprägten. Dazu gehören Luthers Berufung im Gewitter bei Stotternheim, Luthers Ringen und seine Suche nach einem gnädigen Gott, der Thesenanschlag an die Schlosskirche zu Wittenberg und die Bibelübersetzung sowie sein Auftritt vor dem Wormser Reichstag. Der Schwank will anhand biografischer Details, die allerdings total verfremdet werden, zeigen, dass all das, was wir aus dem Religionsunterricht oder seit der Konfirmation über Luther und sein Leben wissen, eigentlich auch ganz anders gewesen sein könnte. Wie es sich nach den Vorstellungen des oder der Verfasser abgespielt hat, liest sich folgendermaßen. Martin und Anna kommen Arm in Arm und setzen sich auf die Bank. Anna ist sehr verliebt, während Martin zunehmend auf Distanz geht. Ziemlich demonstrativ knöpft er sich sein Hemd zu. Martin sagt, wir hätten es nicht tun sollen, ich meine, nicht jetzt. Anna, du meinst, dass wir zusammen geschlafen haben. Martin, die Heilige Kirche lehrt, nur wenn man verheiratet ist, darf man... Anna, so einer bist du also. Erst mit mir schlafen und dann mit der Bibel kommen. Womöglich wirst du noch behaupten, ich hätte dich verführt oder vergewaltigt. Als Anna auch noch hört, dass ihr geliebter Martin ein Mönch werden will, droht sie, ihn mit einer Sichel zu kastrieren. Schließlich schickt sie ihn weg mit dem zornigen Hinweis, zieh schon Leine zu deinem allerliebsten Herrn und bestell ihm einen schönen Gruß von mir, er kann mich mal, wo ich hübsch bin. In der folgenden Szene sehen wir den Mönch Martin im Kloster auf Knien um einen gnädigen Gott beten, während Maria und Jesus sich im Himmel über diese Suche nach der Glaubensgewissheit ausschütten vor Lachen. Ein Mönch kommt in Martins Zelle und beschwert sich. Welche Sau hat schon wieder das ganze Klopapier verbraucht? Da war nur noch die Heilige Schrift. Für Martin ist dies das zündende Stichwort. Nur die Heilige Schrift. Er verlangt nach einer Bibel. Der Mönch kann ihm helfen. Auf dem Klo liegt eine. Aber die ist nicht mehr ganz vollständig. Martin antwortet, macht nichts. Und enthielte sie auch nur eine einzige Seite. Wenn der Herr es will, so wird es die richtige sein. Schallendes Gelächter, wie nach einer gelungenen Pointe. So jedenfalls hatten es sich die Herausgeber gedacht, sollte auf den Lutherschwank folgen. Doch den meisten Lesern blieb das Lachen angesichts solcher geist- und würdelosen Szenen im Halse stecken. Statt donnernden Beifalls ernteten die gegen den Stromschwimmer helle Empörung. Und ehe sie sich versahen, waren sie mit ihrem Schwank in einen Strudel keinesfalls humoriger Auseinandersetzungen hineingeraten. Das Stück, so machte ein Kritiker seinem Herzen Luft, ist unter aller Kanone und hat etwas von einer Stinkbombe, die man aus purem Übermut bei einer Abiturfeier in den Kreis der Gäste wirft. Und wie bei einer Stinkbombe stieg der beißende Geruch, der dem Schwank anhaftet, vielen störend in die Nase. Zu der Wormser Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die im letzten Herbst ganz im Zeichen des Lutherjubiläums stand, präsentierte Pastor Jens Motschmann aus Itzehoe, stellvertretender Vorsitzender der kirchlichen Sammlung um Bibel und Bekenntnis in Nordelbien, den kirchlichen Parlamentariern ein paar deftige Zitate aus dem Lutherschwank und garnierte sie mit Vorwürfen gegen die viel zu zahme Kirchenleitung. In einem gleichzeitig im Informationsdienst der Evangelischen Allianz veröffentlichten Kommentar schreibt Motschmann, der seit Jahren zum Kreuzzug gegen die Rote Kirche aufruft. Wo ist die Kirche hingeraten? Arme Gemeinden, die solchen Theologen ausgesetzt sind. Die Gemeinde Jesu Christi wird in dieser Sache kaum wirksamen Widerstand von den Kirchenleitungen und Bischöfen erwarten dürfen. Ihr Einfluss ist sehr begrenzt. Es lehrt die Erfahrung mit solchen Fällen. Es nimmt nicht Wunder, dass die nordelbische Kirchenleitung, der auch von anderer Seite in Worms tüchtig der Kopf gewaschen wurde, die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen wollte. Sie reagierte prompt, um auch, wie es in einer Begründung hieß, die Öffentlichkeit nicht durch Zögern zu verunsichern. Klarheit und eine eindeutige Reaktion war gefordert, um den Herausgebern des Lutherschwankes zu bedeuten, dass sie entschieden einen Schritt zu weit gegangen waren. Die Kirchenleitung schritt also zur Tat und den Verfassern des lustig gemeinten Schwankes verging die Lust auf Scherze. Pastor Hans-Günther Werner aus Wedel in Holstein, der im Sinne des Presserechtes für den Schwank verantwortlich zeichnete, wurde vorläufig von seinem Dienst suspendiert. Auch Pastor Ottfried Halfer, nach 15-jähriger Tätigkeit im Pädagogisch-Theologischen Institut, zurzeit Pastor im Wartestand, wurden vorläufig alle Amtshandlungen untersagt. Endgültig soll das Schicksal der Pastoren, die zunächst weiterhin im warmen Strom kirchlicher Gehaltszahlungen schwimmen, durch die Kammer für Amtszucht entschieden werden, die sich aus 3 Laien und 2 Theologen zusammensetzt und einem ordentlichen Gericht für innerkirchliche Angelegenheiten gleichkommt. Zu den Anklagepunkten gegen die Verantwortlichen gehört der Vorwurf, zentrale Punkte des christlichen Glaubens verhöhnt zu haben, sich der Religionsbeschimpfung in unzumutbarer Geschmacklosigkeit schuldig gemacht zu haben und die religiösen Gefühle der anvertrauten Gemeindeglieder verletzt zu haben. Die 9 Pastoren, die sich gemeinsam für die Herausgabe verantwortlich erklärten und die einseitige Maßregelung von Pastor Werner als ungerecht ablehnten, entschuldigten sich ob dieser Vorwürfe zunächst mit einer öffentlichen Verlautbarung. Sie unterstrichen dabei, dass der Schwank als Jux und damit als nicht ernstzunehmender Beitrag gedacht sei, mit dem die Leser auf die Problematik der Heldenverehrung aufmerksam gemacht werden sollten. Es liegt uns fern, andere in ihrer Glaubensüberzeugung zu verletzen, bekannten sie. Diese solidarische Reaktion der Herausgebergruppe täuscht darüber hinweg, dass es in der Gruppe selbst zu schlafraubenden Auseinandersetzungen kam und dass die verschworene Gemeinschaft, die bereits 1979 ein Amtszuchtsverfahren anlässlich der Besetzung der Hamburger Hauptkirche St. Petri gemeinsam durchgestanden hatte, an dieser Frage zu zerbrechen drohte. Die Solidarität machte es aber auch der Kirchenleitung unmöglich, mit einzelnen Verantwortlichen ein inhaltliches Gespräch zu führen und dann das Verfahren vielleicht ohne viel Federlesens zu beenden. Allerdings wurden 3 Pastoren, die gleich nach Bekanntwerden des Schwankes zugegeben hatten, nichts davon gewusst zu haben, aus dem Amtszuchtsverfahren ausgegliedert und mit einem Verweis belegt. Doch nicht nur die Kirchenleitung als Verkörperung der Institution Feindbild Nummer 1 für die betroffenen Pastoren reagierte auf den Schwank ohne Humor. Gerade aus den Reihen der politisch Gleichgesinnten, zum Beispiel aus dem Kreis der Friedensfreunde, kam beißende Kritik. Diejenigen, die mit den Pastoren sonst gemeinsam für gewerkschaftliche Forderungen auf die Straße gegangen waren, die mit den Gesinnungsgenossen gegen die Zerstörung der Umwelt und für den Abbau der Atomraketen Seite an Seite eingetreten waren, distanzierten sich empört und entschieden. Am Lutherschwank schieden sich die sonst so einhelligen Geister. Der Hamburger Religionspädagoge Fulbert Stefensky, bisher politische Leitfigur der Pastoren, brachte in seinem Brief an die verantwortlichen Herausgeber seinen ganzen Abscheu und seine Empörung zu Papier und sprach damit vielen aus dem Herzen. Ich finde die Luther-Satire einfach ekelerregend und unbeschreiblich billig. In dem Stück sind Traditionen, Bilder, Situationen, Texte zitiert, mit denen Menschen ihre Tränen und Hoffnungen ausgedrückt haben und ausdrücken. Es ist meine Sprache. Und selten habe ich mich so gedemütigt gefühlt, so als hättet ihr diese Sprache zugeschissen. Könnt ihr euch denken, dass einer unserer südamerikanischen Freunde, die wirklich kämpfen, sich so der eigenen Tradition berauben und ähnlich mit seinen Traditionen umgehen würde? Und an anderer Stelle schreibt Stefensky: Ich kann mir nicht vorstellen, mit einem von euch noch einmal einen Gottesdienst zu machen oder zu einem von euch in den Gottesdienst zu gehen. Andere Kritiker werfen den gegen den Strom Herausgebern vor, mit ihrem zynischen Schwank sich selbst und den Gesinnungsgenossen nur geschadet zu haben, da der Lutherschwank die eigentliche Aufmerksamkeit nun auf einen Nebenschauplatz lenke. Ein Kritiker schreibt: Ihr macht es mir schwer mit der Solidarität, nicht zum ersten Mal. In diesem Jahr der Aufrüstung und Umweltzerstörung 1984 habt ihr leichtfertig diesen Nebenschauplatz der Auseinandersetzungen provoziert und uns ein Thema zugemutet, das ich persönlich lieber anderen Zeiten vorbehalten hätte. Wenn es wenigstens eine gelungene Satire wäre, eine mit spitzer Feder geführte Entlarvung der hohlen Phraseologie vieler Lutherreden und der bedrückenden Zurschaustellung bundesrepublikanischer Einheit von Thron und Altar im vergangenen Jahr. Aber statt des Kirchlichen entlarven die Autoren für mich viel eher ihren eigenen beklemmenden Seelenhaushalt. Man könnte meinen, dass angesichts dieser vielen Schelte, die die verantwortlichen Herausgeber einstecken mussten, sie ihr Unrecht bekennen und den unseligen Erguss des Lutherschwankes fallen lassen würden. Doch es gehört zum Wesen der sich unverstandenen, fühlenden Geister, dass sie dann, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, erst recht zu einem Gegenschlag ausholen und versuchen, den schwarzen Peter denen zurückzugeben, die scheinbar nichts begriffen haben. So warfen die Betroffenen, die ihr Werk schon früh der Presse übergeben hatten, nun ihrerseits der Kirchenleitung vor, die öffentliche Verbreitung des Lutherschwankes, der nur für einen ausgewählten Bezirkkreis gedacht sei, selbst herbeigeführt zu haben und kritisierten die ungewöhnlich harten Maßnahmen. In der Tat, das Amtszuchtsverfahren, das schon dem Namen nach nach Rohrstock und Rute, nach preußischer Zucht und Ordnung klingt, erscheint wie der Versuch, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und aus der Mücke einen Elefanten zu machen. Gehört es nicht zum Wesen eines Hofnarren, und als solche definieren sich die Herausgeber ja mit ihrem Schwank, dass er sich unbeliebt macht, ohne dass daraus gleich eine Affäre wird? Der Hamburger Bischof Peter Krusche, der die Veröffentlichung des Schwankes als Bankrotterklärung der Theologie bezeichnet hat und keinen Hehl daraus macht, dass er sich durch diesen Abschied von einer verantwortlichen Art, theologisch zu handeln und zu denken, selbst tief verletzt fühlt, verweist bei der Frage nach den übertrieben harten Maßnahmen auf das Pfarrergelöbnis. Jeder junge Theologe verpflichtet sich, ehe er seinen Dienst in der Gemeinde beginnt, in einem bindenden Gelöbnis zu bestimmten Grundsätzen. In diesem Gelübde heißt es: Ich gelobe vor Gott, das Amt der Kirche nach Gottes Willen in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis unserer evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, lauter und rein zu predigen, die heiligen Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, das Beichtgeheimnis unverbrüchlich zu wahren und mit meinem ganzen Haus, so viel an mir ist, in einem gottgefälligen Leben denen voranzugehen, die mir anvertraut sind. So wahr mir Gott helfe, durch Jesus Christus in Kraft des Heiligen Geistes. Mit dieser Formulierung wird deutlich, dass der Beruf des Pastors offensichtlich mehr ist als ein Job, den die Menschen während der Dienstzeit zwischen Montag und Freitag zu erfüllen haben. Ein Pastor ist nicht nur immer im Dienst, sondern auch immer und in seinem ganzen Handeln und Denken seinem Amtsgelübde verpflichtet. Es mag vielleicht möglich sein, dass der Pressesprecher einer Gesellschaft zur Verbreitung des Atomstromes am Abend nach Dienstschluss die Atomkraft Nein Danke Plakette ans Revers steckt. Er hat diesen Widerspruch zwischen Arbeits- und Privatleben zunächst nur vor sich selbst zu verantworten. Sollte allerdings der Arbeitgeber dieses Pressesprechers von den Freizeitbekenntnissen seines Angestellten erfahren, dann würde er dessen Janusköpfigkeit zum Anlass für eine sofortige Kündigung nehmen. Von der Möglichkeit der Geistlichen, ihr Verhalten in einem Disziplinarverfahren zu rechtfertigen oder zu korrigieren, könnte unser Pressesprecher dann allerdings nur träumen. Bei Pastoren ist die Zweiteilung in einen Verkündigungsauftrag und ein davon abweichendes privates Leben und Denken von vornherein ausgeschlossen. Sie müssen das Wasser, das Sie auf der Kanzel an Ihre Zuhörer ausschenken, auch selbst trinken. Sie sind eben nicht durch einen jederzeit kündbaren Arbeitsvertrag lediglich zur Erfüllung bestimmter Tätigkeiten angehalten, sondern haben sich freiwillig strengeren und umfassenderen Inhalten verpflichtet. Wer Theologie studiert und Pastor wird, verspricht, mit seiner ganzen Existenz für den Glauben der Kirche einzustehen. Diese Selbstverpflichtung bleibt darum eine ständige Anfrage an die Glaubwürdigkeit derer, die man Gottes Bodenpersonal nennt. Wie aber steht es dann mit der Meinungsfreiheit der Pastorinnen und Pastoren? Haben diejenigen, die einmal in ihrem Ordinationsgelübde versicherten, für die Kirche einzutreten, weniger Rechte als die anderen Bürger? Gilt das in unserem Grundgesetz garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung für Sie etwa nicht? Natürlich gilt das Grundgesetz für alle Menschen. Aber weil Geistliche sich nun einmal verpflichtet haben, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, kann es auch nicht Aufgabe des Staates sein, die rechte Einhaltung des kirchlichen Verkündigungsauftrages zu regeln und zu überwachen. Darum hat man bereits in der Weimarer Verfassung einen Artikel verankert, der auch heute noch im Artikel 140 geltendes Verfassungsrecht ist. Dort heißt es: Jede Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. So darf also der schreckliche Name Kammer für Amtszucht nicht darüber hinwegtäuschen, dass man der Kirche aus guten Gründen das Recht eingeräumt hat, die Handlungen und Motive ihrer Amtsträger vor einem eigenen Disziplinargericht zu untersuchen und zu werten. Neben der Meinungsfreiheit ist die Pressefreiheit ein seltenes und kostbares Gut in unserem Lande, und wir müssen alles daran setzen, sie zu erhalten. Auf diese beruft sich aber auch Pastor Werner, der als verantwortlicher Herausgeber des Lutherschwankes fungiert. Die Pressefreiheit aber ist gefährdet, wenn es nicht mehr möglich ist, im Interesse einer freien politischen Diskussion Texte zu publizieren, auch wenn diese noch so töricht, ungereimt, schrill oder politisch unerwünscht sind, hat erst vor kurzem der Berliner Rechtsanwalt Sebastian Kobler gewarnt, als die für die Herausgabe der Zeitschrift Radikal verantwortlichen Redakteure vor Gericht standen. Natürlich hat Herr Kobler mit seiner Wertung recht, bestätigt auch der nordelbische Pressepastor Hinrich Westphal, der selbst für die Herausgabe einer Kirchenzeitung verantwortlich ist. Er fügt aber hinzu, es wäre freilich falsch und absurd, diese Pressefreiheit gegen das Recht der Kirche auszuspielen, uns als Amtsträger zu fragen, ob wir noch hinter dem stehen, was wir zu Beginn unseres Amtes freiwillig und öffentlich versprochen haben. Im Übrigen sollten wir uns nichts vormachen. Wir Pastoren haben mehr Freiheit und Privilegien als die meisten Journalisten. Sicher, gemessen an den beiden Redakteuren von Radikal, die nach dem Willen des Gerichtes für 2,5 Jahre hinter Gitter müssen und natürlich nicht mehr auf Gehaltszahlungen hoffen können, geht es auch Pastor Werner glänzend. Er kann seine im Sozialarbeiterbereich angesiedelten Tätigkeiten in der Gemeinde fortsetzen und auch der Geldhahn wird ihm so schnell nicht abgedreht werden. Weshalb aber wird die vorläufige Suspendierung zweier Pastoren dann als eine so harte Maßnahme begriffen? Sie scheint dem Handeln einer Institution zu entsprechen, die der Kritik oder abweichenden Meinungen nur Druck und Autorität entgegensetzen kann und damit zugleich ihre eigene Hilflosigkeit und Schwäche signalisiert. Gleichzeitig scheint sie sich damit als die strafende und nur zu drohgebärdenfähige Instanz zu erweisen, als die ihre Kritiker, und das Herausgebergremium von Gegen den Strom gehört seit jeher dazu, sie darstellen wollen. So bleibt das Bild von ihr da oben, wir da unten immer stimmig. Und es nimmt nicht Wunder, dass Pastor Werner, der sich selbst als Geisel der Kirchenleitung empfindet, immer dann auf seine scheinbar entrechtete Position aufmerksam macht, wenn die Kirchenleitung in Kiel zu ihren turnusmäßigen Sitzungen zusammenkommt. Freiheit für Pastor Werner und Pressefreiheit für Pastoren ist auf den Transparenten zu lesen, die Pastor Werner selbst bei solchen Gelegenheiten mit einigen Getreuen hochhält. Diese weitreichende Pressefreiheit jedoch kann und will die Kirchenleitung ihren Pastoren nicht zubilligen. Nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen, wer seinen Amtsauftrag verletzt, muss die dafür vorgesehenen Konsequenzen tragen, soll das Amtszuchtverfahren seinen Lauf nehmen. Die Herausgeber aber laufen gegen diese disziplinarische Maßnahme, die theoretisch auch mit einem Freispruch enden könnte, Sturm. In einem offenen Brief von Pastor Ottfried Halver und einigen theologisch argumentierenden Stellungnahmen in der Zeitschrift Gegen den Strom versuchen sie nach der anfänglichen Entschuldigung nun, ihren Schwank auf eine höhere Ebene zu heben. Aus dem nicht ernstzunehmenden Jux, den sie sich machen wollten, soll nun auf einmal die Instandsetzung des Himmels und die tiefgründige Entfaltung theologischer Wahrheiten werden. So plädieren sie dafür, das disziplinarische Verfahren in ein anspruchsvolleres Lehrzuchtverfahren umzuwandeln. Wenn schon der Schwank von seinem Ansatz her nicht mehr als eine spätpubertäre Stinkbombe zu sein schien, wollen sie diese übelriechende Bombe jetzt sogar als theologischen Einwurf gewertet und durch wissenschaftliche Disputationen in ihre Grundsubstanzen zerlegt wissen. Am 14. Mai ist der Termin zur ersten Verhandlung angesetzt. Dabei hat die Kammer für Amtszucht zu entscheiden, ob sie an dem Schwank irgendetwas theologisch Ausreichendes findet, was ein Lehrverfahren rechtfertigen könnte. Angesichts dieser Zustände fällt es schwer, keine Satire zu schreiben. Sie hörten Ein Lutherschwank als Gotteslästerung. Irmela Körner schrieb das Manuskript dieser Sendung. Es sprachen außer der Autorin Eva-Maria Bodenstedt und Dieter Hufschmidt. Heute in einer Woche geht es um die verfolgte Religionsgemeinschaft der Baha'i, über die Klaus Eulenberger berichten wird.